Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 622 an Schiller. Heute nur ein Wort, da es überhaupt in diesen Tagen wieder nur auf Zerstreuung angelegt ist. Durch das neue Verhältnis, in das wir gekommen sind, wird es nötig, den Schlossbau zu betreiben, um den ersten Anstoß zu geben und alles nach der neuen, etwas eiligeren Mensur einzuleiten, werde ich doch noch immer 8 bis 14 Tage nötig haben und Sie also wohl vor Anfangs August nicht sehen. Auch heute sage ich nur ein flüchtiges Lebewohl, um das Paket fortzubringen. Weimar am 13. Juli 1799. G.